Die großen Flammen aus Katerpoesie von Paul Scherbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die großen Flammen. So nehm ich denn die Finsternis und balle sie zusammen und werfe sie, soweit ich kann, bis in die großen Flammen, die ich noch nicht gesehen habe und die doch da sind, irgendwo. Lichterloh. Ende von Abschnitt 30.